Relativsätze geben eine Zusatzinformation zu einem Nomen. Zum Beispiel: Die Blumen, die jetzt so gut riechen, heißen auf Deutsch Maiglöckchen. Relativsätze sind Nebensätze. Das heißt, das konjugierte Verb steht am Ende. Sie beginnen mit einem Relativpronomen. Noch ein Beispiel. Das Parfum riecht gut. Es heißt Zitrus. Das Parfum, das gut riecht, heißt Zitrus. Der Relativsatz steht meistens direkt nach dem Wort, das er näher beschreibt. Nun müssen Sie noch wissen, welches Relativpronomen Sie wählen. Das Bezugswort im Beispiel ist das Parfum. Dieses Bezugswort bestimmt Genus und Numerus des Relativpronomens, also hier neutral und Singular. Der Kasus vom Relativpronomen hängt vom Verb oder der Präposition im Nebensatz ab. Riechen verlangt den Nominativ, also muss das Relativpronomen auch im Nominativ stehen. Lesen Sie nun die Formen des Relativpronomens in der Tabelle in Ihrem Begleitheft in Übung 17. Im Nominativ sind die Formen des Relativpronomens identisch mit denen des definiten Artikels. Die Akkusativformen für maskulin, neutral, feminin und plural lauten so: Den, die, das, die. Und das sind die Dativformen: Dem, der, dem, denen.